Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 1798, 396, an Goethe, Jena, den 2. Januar 1798. Es soll mir ein gutes Omen sein, dass Sie es sind, an den ich zum ersten Mal unter dem neuen Datum schreibe. Das Gefühl sei Ihnen in diesem Jahre ebenso hold als in den zwei letztvergangenen. Ich kann Ihnen nichts Besseres wünschen, möchte auch mir die Freude in diesem Jahre beschert sein, das Beste aus meiner Natur in einem Werke zu sublimieren, wie Sie mit der Ihrigen es getan. Ihre eigene Art und Weise zwischen Reflexion und Produktion zu alternieren, ist wirklich beneidenswert und bewundernswert. Beide Geschäfte trennen sich in Ihnen ganz, und das eben macht, dass beide als Geschäft so rein ausgeführt werden. Sie sind wirklich, solange Sie arbeiten, im Dunkeln, und das Licht ist bloß in Ihnen. Und wenn Sie anfangen zu reflektieren, so tritt das innere Licht aus Ihnen heraus und bestrahlt die Gegenstände Ihnen und andern. Bei mir verwischen sich beide Wirkungsarten und nicht sehr zum Vorteil der Sache. Von Hermann und Dorothea las ich kürzlich eine Rezension in der Nürnberger Zeitung, welche mir wieder bestätigt, dass die Deutschen nur fürs Allgemeine, fürs Verständige und fürs moralische Sinn haben. Die Beurteilung ist voll guten Willens, aber auch nicht etwas darin, was ein Gefühl des Poetischen zeigte oder einen Blick in die poetische Ökonomie des Ganzen verriet. Bloß an Stellen hängt sich der gute Mann und vorzugsweise an die, welche ins Allgemeine und Breite gehen und einem etwas ans Herz legen. Haben Sie vielleicht das seltsame Buch von Retief, Coeur humain dévolé, je gesehen oder davon gehört? Ich habe es nun gelesen, soweit es da ist, und ungeachtet alles widerwärtigen Platten und Revoltanten mich sehr daran ergötzt, denn eine so heftig sinnliche Natur ist mir nicht vorgekommen, und die Mannigfaltigkeit der Gestalten, besonders weiblicher, durch die man geführt wird, das Leben und die Gegenwart der Beschreibung, das Charakteristische der Sitten und die Darstellung des französischen Wesens in einer gewissen Volksklasse muss interessieren. Mir, der so wenig Gelegenheit hat, von außen zu schöpfen und die Menschen im Leben zu studieren, hat ein solches Buch, in welche Klasse ich auch den Cellini rechne, einen unschätzbaren Wert. Dieser Tage las ich zu meiner großen Lust im Intelligenzblatt der Lit-Zeitung eine Erklärung von dem jüngern Schlegel, dass er mit dem Herausgeber des Lyzeums nichts mehr zu schaffen habe. So hat also doch unsere Prophezeiung eingetroffen, dass dieses Band nicht lange dauern werde. Leben Sie wohl für heute, ich erwarte nun morgen eine bestimmte Anzeige, wie bald Sie zu uns kommen. Meine Frau grüßt Sie bestens, Meiern hoffe ich doch wenigstens auf einen Tag wieder bei uns zu sehen. S.C.H.